niemand bleibt zu Haus. Lebe wohl, mein Kind, denn im Westen weiß der Wind, der Wind. Lebe wohl, Mütterlein, heute wird geschieden sein. Lass es eure Scherzen lachen, bringt auf mich ein Auge zu. Wir schlagen und die Welt hat froh.